Einen wunderschönen guten Abend miteinander hier vor Ort und auch im Livestream. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und wir haben auch heute einige, die noch zum ersten Mal heute Abend da sind. Magst du uns einfach deinen Namen sagen? Ja, dann sagt uns einfach euren. Sonja, genau, aus Heidenheim, gell? Ja. Wow, mit Hans. Wunderbar. Claudia, schön. Und jetzt haben wir alle, sonst sind alle schon da gewesen, da heißen wir euch extra herzlich willkommen. Schön, dass ihr zum ersten Mal da seid. Ja, und ich habe heute so einen guten Bibelvers gelesen, den Psalm 22, 28. Und da steht drin, dass alle Völker zum Herrn umkehren und sich vor ihm beugen. Und dann dachte ich, wow, was haben wir doch für einen großen Gott, für einen starken Gott, für einen allmächtigen Gott. Und das hat mich so glücklich gemacht, weil, weißt du, ich bin seine Tochter und du bist seine Tochter, du bist sein Sohn. Und dieser allmächtige, große, starke Gott, zu dem alle Völker umkehren werden und sich vor ihm beugen werden, das ist unser Vater. Und er liebt dich, er liebt uns alle so, so sehr. Und da dachte ich, wie gut, dass heute Intensivabend ist. Weißt du, da bekommst du Sehnsucht, diesen mächtigen Gott, ja, wo man nur voller Ehrfurcht staunen kann, ja, was sein Sohn für uns vollbracht hat. Da möchtest du diesen Vater, diesen liebenden Vater und diesen mächtigen Gott einfach noch tiefer kennenlernen. Du möchtest ihn besser kennenlernen. Du möchtest tiefer eintauchen in seine Gegenwart. Oh, du willst seine Liebe noch mehr erfahren. Und gleichzeitig auch möchte ich, ich strecke mich auch in letzter Zeit noch mehr danach aus, diese Ehrfurcht des Herrn, ja, noch tiefer zu erfassen. Weil er ist unser Papa, aber er ist kein Schmusebär. Er liebt uns und er auch, er kuschelt mit uns, ja, er liebt uns so sehr. Und gleichzeitig können wir voller Ehrfurcht auch, voller Staunen zu ihm aufschauen. Und heute ist Intensivabend und da können wir so richtig gut eintauchen in die Gegenwart Gottes, weil wir sind hier vor Ort und auch am Livestream zusammengekommen, weil wir uns heute Abend explizit Zeit nehmen für unseren wunderbaren Herrn und Gott. Wir wollen nichts anderes machen heute Abend, nichts anderes denken, sondern wir wollen in ihm zur Ruhe kommen, den Alltag Alltag sein lassen, alles, was noch getan werden muss, das reicht auch noch morgen, heute ist heute, jetzt ist jetzt. Wir wollen den Moment genießen und wir danken dir einfach, Herr, dass du da bist mit deiner Gegenwart. Wir danken dir, dass du so mächtig und groß bist und stark bist und dass wir in dir geborgen sind. Und wir danken dir auch, dass wir ja einfach heute Abend uns versammeln dürfen in voller Freiheit, dich loben dürfen, dich anbeten dürfen, dich preisen dürfen und dich tiefer kennenlernen dürfen. Oh Herr, wir danken dir. Und wir sagen, wir freuen uns auf diesen Abend mit dir. Und jetzt wollen wir dich loben und preisen mit unserem wunderbaren Lobpreisteam. Amen. Ja, unser Gott ist so gut, wirklich so unendlich gut zu uns. Halleluja. Ich neuer Tag. Ein neuer Tag. Eine neue Zeit. Eine neue Zeit. Ein neuer Tag. In Herrlichkeit. Ein neuer Tag. Ein neuer Tag. Eine neue Zeit. Eine neue Zeit. Ein neuer Tag. In Herrlichkeit. Sprudel des Lebens. Kraft, die Wunder wirkt. Leber im Himmel, immer nur oben, im Reich meines Vaters, im Reich seiner Liebe. Ich lebe im Himmel, immer nur oben, im Reich meines Vaters, im Reich seiner Liebe. Und ich spreche das Wort an jedem Ort, und die Toten stehen auf. Und ich spreche das Wort an jedem Ort, und die Toten stehen auf. Und ich spreche das Wort an jedem Ort, und die Toten stehen auf. Halleluja, was wir sprechen, das geschieht. Danke, Jesus. Wir haben die Vollmacht, die Kraft der Autorität. Halleluja. In deinem Namen ist die Kraft über jede andere Macht. In deinem Namen ist der Sieg schon für immer verbrannt. In deinem Namen stehe ich auf und Tod und Krankheit fliehen. Die Liebe hat den Sieg jetzt und für immer. In deinem Namen ist die Kraft. In deinem Namen ist der Sieg schon für immer vollbracht. In deinem Namen stehe ich auf und Tod und Krankheit fliehen. Die Liebe hat den Sieg jetzt und für immer. Jesus, oh, vor dir beugt sich jedes Knie und jeder Mund erklärt, du bist der Herr. Jesus, oh, vor dir beugt sich jedes Knie. Dein ist der Sieg, Jesus Christus, für alle Zeit, bis in alle Ewigkeit. Halleluja. Und wir lieben dich, Jesus. Du hast uns zuerst geliebt. Wir danken dir für deine Liebe, für deine unendlich große, bedingungslose Liebe. Wir danken dir. Halleluja. Danke. My

Oh Herr, du bist das Lamm auf dem Thron. Und wir verkünden in Ewigkeit dein Lob. Halleluja. Danke, Herr, dass wir geboren sind, um dich anzubeten, um dich zu preisen, um dich hochzuheben. Halleluja. Oh, erheb wirklich, erheb dein Herz zum Herrn. Erheb dein Herz zum Herrn, zu ihm. Schau nicht auf dich selber. Denk nicht an irgendwas, sondern er. Denk an ihn. Herr, unsere Herzen sind ausgerichtet auf dich. Wir schauen auf dich, auch ihr am Livestream. Schaut auf ihn, schaut auf das Lamm, das überwunden hat, das Lamm, das auf dem Thron sitzt. Oh, Halleluja, wir schauen dich an, Herr, und wir beten dich an. Das Lamm, das überwunden hat, Tod und Teufel, und das auferstanden ist, und das in alle Ewigkeit auf dem Thron sitzt. Oh, danke, Herr. Und das regiert. Herr, du regierst in alle Ewigkeit. Und dir geben wir unser Lob. Dir geben wir unser Lob. Alles, was in uns ist. Herr, bete dich an und erheb dich. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine Füllung. Oh, Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Und jeden Einzelnen jetzt erfüllst, erfüllst. Oh, erfüllst, erfüllst, erfüllst, erfüllst, ganz neu erfüllst. Oh, nimm diese frische Erfüllung vom Herrn. Nimm diese frische Erfüllung, Herr. Oh, danke, dass du uns neu erfüllst. Oh, danke, Ölwechsel ist angesagt. Ölwechsel, Ölwechsel. Oh, Shakatata. Oh, Rashenda Labaradia Mashendo. Oh, das Alte ist vergangen. Gott sagt wirklich, das Alte ist vergangen. Schau nicht zurück, schau nicht auf das Alte, sondern Neues ist geworden. Neues ist geworden, Neues ist geworden. Shaka Baba Baba. Danke, wir ergreifen heute das Neue, was du für uns hast. Oh, greif mal rein und sag, Herr, ich nehme das Neue. Ich nehme das Neue, was du für mich hast. Ich nehme das Neue. Halleluja. Danke, Herr, dass du mir heute Abend speziell diese Einlage, diese Zuteilung, die du für mich heute Abend hast, Herr, ich nehme sie. Ich nehme sie. Schöpfe. Ich schöpfe aus dem Füllen. Vollen. Ich schöpfe. Ich schöpfe aus dem Strom deiner Herrlichkeit. Oh, Schenker, ich werde verwandelt. Verwandelt, danke, Herr. Sollte an verwandelt werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du Gaben austeilst. Halleluja, danke, Herr. Ich habe den Eindruck, wie Gott teilt Gaben aus und du streck dich aus, wie ich nach seinen Gaben oder auch nach einer speziellen, vielleicht streckst du dich schon länger aus, nach einer bestimmten Gabe, vielleicht Worteerkenntnis, Heilung, auch in bestimmten Bereichen. Also nimm das, Herr, empfang heute deine Gaben. Wenn du noch nicht in Sprachen betest, nimm das, empfang das. Halleluja, kannst du dann öffne deinen Mund. Oh, und sing ihm Kolabara Shabasito, Kolabara Shiva Sando, Lebaraba. Oh, Sheka da da da. Oh, danke, Herr. Oh, Labaraba Shendo. Wirklich aus dem Vollen schöpfen. Wir schöpfen heute Abend aus dem Vollen, aus dem Strom deines Lebens. Halleluja. Aus dem Strom deiner Herrlichkeit. Ah, danke, dass du uns tiefer führst, dass wir dich tiefer kennenlernen, dass du uns tiefer in dich hineinziehst. Danke, Herr, und uns vollkommen mit dir erfüllst. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke für alles, was du uns schon geschenkt hast. Aber für alles, was wir mit dir schon erlebt haben. Danke, dass Neues bereit liegt. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Tiefe Begegnungen mit dir. Danke, Herr. Träume, Visionen. Obashikatata. Danke, Herr, dass du die Augen öffnest, um zu sehen. Herr, dass wir sehen, wie du siehst. Dass wir sehen, was du tust. Oh, was im Himmel passiert. Halleluja. Danke, Herr. Obashikala barajemba sando. Kola bashika babasindo. Oh, Barashabasito, Shekatata, Kola Barashabasito, Shibasita Tata. Danke, Jesus. Oh, Bashibasitata. Danke, Herr, dass Ketten heute zerschnitten werden. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Oh ja, wo du irgendwie gelitten hast unter. Ja, wie Einschränkungen, Zwängen, was auch immer, zwanghaften Gedanken. Der Befreier ist hier. Streck dich wirklich aus. Der Befreier ist hier. Der Befreier ist hier. Der Befreier ist hier. Und ich sage, alle Gedanken ordnen sich jetzt unter in den Gehorsam gegen Christus. Halleluja. Alle Quellgeister gehen in dem Namen Jesus. Ich rufe Freiheit aus. Ich rufe Freiheit aus. Freiheit aus. Freiheit aus über jede einzelne Person. Vollkommene Freiheit, vollkommene Freiheit, vollkommene Freiheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Freiheit, Freiheit, so wie du zu denken, Freiheit. Halleluja. Wir widerstehen aller Unfreiheit, allem, was von der anderen Seite kommt, allem Dunklen. Es hat nichts mit uns zu tun. Danke, Jesus. Danke für dein Licht, danke für dein Licht, das uns erfüllt. Oh, nimm mal ganz bewusst sein Licht auf. Der Herr ist Licht, der Herr ist Licht. Also Herr, wir nehmen dich auf, dein Licht, wir atmen sein Licht ein. Und alles in uns wird Licht, Licht, Licht, Licht. Ja, atme mal ein, Licht, Licht, oh, Licht, alles wird Licht. Licht und hey, durchflute dich, durchflute dich. Danke, Herr, für dein Licht, das in uns einfach immer stärker wird, aus uns herausleuchtet. Herr, wir atmen dein Licht ein. Danke, Herr, und alles wird Licht. Jede Zelle wird Licht, erfüllt von Licht. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Und ich hatte auch noch den Eindruck, Gott möchte Schalter heute umlegen. Und zwar Schalter, wo du schon länger mit körperlichen Sachen kämpfst einfach. Und heute ist ein Abend, wo wirklich Gott den Schalter umlegt. Und in Verheilung natürlich. Halleluja. Wer ist das? Kämpfst schon lange mit einer bestimmten Sache. Und Gott möchte den Schalter jetzt heute Abend wirklich umlegen, ne? Ich hatte da spezifisch auch jemand, das hatte ich gerade als erstes Wort der Erkenntnis gehabt, jemand, der immer wieder Gelenkschmerzen hat, und zwar an wechselnden Stellen irgendwie, in verschiedenen Gelenken, und nicht nur ein bisschen, sondern es ist dann wie so Entzündungen auch, die so im Körper wandern, und Gott möchte dich davon freisetzen. Wer ist das? Entzündungen, Gelenken? Okay. Gut, mach du weiter. Ich habe noch den Eindruck, jemand ist dauernd, du hast immer wiederkehrende Kopfschmerzen. Also dann sind sie wieder weg, aber dann kommen sie wieder ziemlich stark. Und dann sind sie wieder weg und dann kommen sie wieder. Also, genau. Und Gott will dich heute freisetzen. Halleluja, wer ist das? Komm nach vorne. Mhm. Halleluja, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Und ich sage jetzt in Jesu Namen, dass diese Kopfschmerzen, dieser Geist einfach, dass er dich verlässt jetzt im Namen Jesus. Raus, raus jetzt. Ich sage keine Kopfschmerzen in Jesu Christi Namen. Sei frei und los jetzt im Namen Jesus. Sei frei und los von jedem Kopfdruck, Kopfschmerz in dem Namen Jesus. Frei und los. Jede Zange auch um deinen Kopf. Sei frei und los. Es löst sich jetzt im Namen Jesus. Sei frei und los. In Jesu Namen. Kommt nicht wieder, sondern du hast einen leichten jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr. Oh, In Jesu Namen. Sei frei und los. In Jesu Namen. Amen. Amen. Es gehört dir. Kommt nicht wieder. Amen. Hatte jemand noch ein... Bei dir auch? Halleluja. Und dann habe ich noch einen Eindruck gehabt, Gott möchte auch jemandem, der ein Shift vom Minus zum Plus in Finanzen, also auch wo der Schalter umgelegt wird, braucht einfach. Gott möchte diesen Schalter heute umlegen in Finanzen. Amen. Halleluja, Vater, ich rufe das jetzt aus in Jesu Namen, diesen Schalter, der jetzt umgelegt wird in deinen Finanzen, in Jesu Namen. Ich sage, jeder Geist von Armut geht, ich in Jesu Namen, der Schuldengeist in Jesu Namen. Und ich sage, jetzt kommt ein neuer Tag ist da. Ich danke dir, es ist ein neuer Wind des Geistes weht, jetzt in Sonjas Leben. Und jetzt wird der Schalter umgelegt, Halleluja, vom Minus zum Plus in den Finanzen, in dem Namen Jesus. Und ich setze es frei in dem Namen von Jesus. Halleluja. In the name of Jesus. In Jesu Namen, Halleluja. In Jesu Namen, sei frei und los von dem Alten. Das ist ein neuer Tag. Ein neuer Tag in Jesu Namen. Ein neuer Tag, yes. Wuhu. Nimmst du es. Ja. Halleluja, ich sage auch für dich, ein neuer Tag in Finanzen jetzt im Namen Jesus. Das ist ein neuer Tag. Lass das Alte los einfach im Namen Jesus. Der Schalter wird jetzt umgelegt in deinem Leben, in deinen Finanzen jetzt in Jesu Namen. Ich sage, der Fresser ist jetzt bedroht im Namen Jesus. Und ein neuer Tag kommt. Der Geist der Armut ist besiegt in Jesu Namen. Ich segne dich, eine großzügigere Seherin zu sein und eine großzügige Empfängerin zu sein. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Herr. Ich sage, das verschwindet alles, was da drauf lag auf Finanzen, im Geist auch. In Jesu Namen. Es geht, wie der Fluch geht. In Jesu Namen. Ich sage, kommt Licht jetzt in deine Finanzen und volle Versorgung im Überfluss jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Take it. Amen. Halleluja. Oh, Halleluja. Ist Gott nicht gut? Ist Gott nicht wunderbar? Herr, du bist wunderbar. Preisen dich, Herr. Du machst wirklich alles vom Minus zum Plus. Wir danken dir für dein übernatürliches Wirken, für dein übernatürliches Eingreifen, Herr, in unser Leben. Herr, und für deine unendliche Liebe. Halleluja. Du gibst über alles hinaus, was wir erbitten oder uns sogar ausdenken können. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Hat jemand was von euch noch empfangen, was für uns alle ist, wo du sagst, boah, das muss raus hier. Halleluja. Das ist noch für eine Person hier oder am Livestream. Also es war ein Bild, das war so ein runder Tisch und da waren Pflanzen drauf, so ganz einfache Pflanzen. Ich weiß nicht mehr, aber das ja, hat der Herr gezeigt. Dass Gott Frieden geben wird. Es geht um eine Beziehung. Amen. Ja, super. Amen. Man muss einfach weiterfragen. Halleluja, Gott redet. Also ich sah so eine geöffnete Tür und ich habe auch empfunden, das sind diese neuen Dimensionen. Und Gott meinte, ich soll reingehen. Also ich denke, ich habe so empfunden, dass auch für alle so einfach reingehen. Und ich habe nur gemerkt, ich musste so Gedanken ablegen, dass man wirklich keine Gedanken, die einen, also wirklich, da muss clean an Gedanken. Einfach, er zeigt vielleicht auch mal Dinge, so in Gedanken und man kann es einfach loslassen. Und dann war man schon drin und dann habe ich einfach so, wie, also einfach mich so mit Schwung so mich tragen lassen. Das war wie so Wind, das mich getragen hat und gleichzeitig wollte Gott aber, dass ich zur Ruhe komme vor ihm. Und dann lag ich auch vor ihm einfach, weil dann kann ich ja nichts Eigenes mehr machen. Genau. Und dann habe ich so empfunden, wie er so sagt, die Tür ist offen. Es ist diese ganzen Räume, sie stehen schon offen. Es ist alles schon bereit, es ist alles vorbereitet. Und wie er so wartet, dass wir noch weiter, einfach noch mehr entdecken, noch mehr reingehen. Und dann hatte ich noch so, wie er auch sagt, ja, also ich an das, was ich mich noch erinnere, so, ja, so, kauf die Zeit auf. Also wirklich, dass wir da wirklich reingehen sollen. Und das ist auch die Leiter natürlich, aber nicht nur die Leiter, auch jeder Einzelne. Und ich habe gemerkt, wenn wir das tun, dann habe ich so die Braut gesehen, so dieses Gewand von der Braut. Und das wurde immer länger, das Hochzeitskleid, dieser Schleier, es wuchs immer. Und sie ging vorwärts. Und ja, jetzt ist wirklich die Zeit, da reinzugehen, wirklich aktiv. Amen. Ich habe einen Seilzug gesehen, also da war unten ein Gefäß und oben ein Gefäß und das geht ja immer so im Kreis rauf und runter. Und in den Gefäßen waren die Gebete einer Person. Also im unteren Gefäß waren ihre Gebete oben zu Gott und das obere Gefäß kam dann von Gott zu ihr herunter. Aber sie hat Gott nicht wahrgenommen, weil sie ständig um sich gekreist hat, um ihre Probleme und um ihre Nöte. Und der Herr sagt, du kannst meine Gebete nicht empfangen, weil du ständig mit dir beschäftigt bist. Entscheidend ist jetzt das ganz Entscheidende, dass du bei mir zur Ruhe kommst. Weil Ruhe ist der Schlüssel zum Hören auf das, was ich dir sagen will und was ich für dich habe. Ich weiß nicht, ob es von hier ist oder jemand am Livestream, aber es war ganz konkret. Ja, nimm das für dich, wo du gespürt hast, Gott redet da zu dir, dann nimm das und werd ruhig vor deinem Herrn und dann gilt für jeden ja einen und ihn, um ihn zu hören, wir müssen ruhig werden, wir müssen diese Ruhe bewusst eintauchen, um ihn zu hören und seine Frequenz zu hören. Halleluja. Marina, leg mal deine Hand auf deinen Magen-Darm. Ich spüre, dass der Herr gerade jetzt in Jesu Namen dich berührt. In dem Namen Jesu Christi, danke, Vater, für deine Heilung. Danke, dass das, was dich gequält hat, jetzt dich verlässt und rauskommt. In dem Namen Jesu Christi jetzt. Frei und los. Eieieiei. Chakarabasikarabalaba. Yeah. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, komm, gib mir Jesus mal die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Er ist der Sieger. Halleluja. Gott ist gut. Ist das nicht genial? Ja. Du brauchst die Marina nicht mal operieren. Ne? Brauchst keine Pille nehmen. Einfach in Jesu Namen sprichst du. Und da kommt Gesundheit, ja. wie das Gott gemacht hat. Einfach durchsprechen, ne? Durchsprechen. Du sprichst einfach und es passiert. Gott ist gut. Er hat es uns so einfach gemacht. Und das ich finde es so das Beste und das größte Geschenk, was wir haben. Er liebt Marina gerade. Das größte Geschenk, was wir haben, ist seine Gegenwart. Ihn in unserem Leben. Weißt du, ihn in unserem Leben. Und manchmal, oder anders, ich fange anders an, vor 2 Wochen ist bei uns das Internet ausgefallen im Ort. Der ganze Ort lahmgelegt, weißt du. Zwei Tage ging nichts mehr. Weißt du, und du weißt gar nicht, was alles dranhängt, ne? Du denkst, du bist plötzlich abgeschnitten von allem, ja, kein Telefon, kein Fax, kein E-Mail, kein gar nichts mehr, ne? Wenn das Geschäft noch dran hängt, ist es noch besonders lustig, ja, versuchst du mit Mobilfunk, ja, das alles zu machen, dann musst du dich da wieder einloggen und um zu drucken, musst du dich wieder in dein Heimnetz einloggen, weißt du, macht das Leben so kompliziert, ne? Und ich habe dann so, in der Zeit habe ich viel Zeit gehabt mit Gott. Das war so das wirklich Gute daran. Und mir ist so klar geworden, wie wäre das, wenn du plötzlich keine Beziehung mehr zu Gott hättest. Ja, nur einen Tag oder 2 Tage. Keine Beziehung, keine Begegnung mehr zu Gott. Das wäre die Hölle auf Erden. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ne? Wenn schon sowas wie das Internet dir so zu schaffen macht. Ja. Und plötzlich ist Gott nicht mehr da. Wir können uns das nicht mehr vorstellen, weil wenn du lange Christ bist, ja, du bist Gott gewöhnt, ja, wie dein Ehepartner, ihr habt Gemeinschaft und seid zusammen im Anfangsleben, wo ich Christ geworden bin, da hatte ich nur von Gottesdienst zu Gottesdienst Kontakt, weißt du. Da war das auch ein bisschen anders. Ne? Am schlimmsten war es im Urlaub, wenn du 14 Tage Urlaub hattest, ja, die ganze Zeit nicht mit Gott, weil ich es auch nie gelernt hatte, mit jemandem Gemeinschaft zu haben oder Beziehungen zu pflegen. Ne? Und Gott macht dich beziehungsfähig auch. Ja. Und das ist so, dass du, es ist wirklich so, wenn du das dir mal vorstellst, wie das jetzt wäre, ohne Gott zu sein, du kannst gar nicht leben. Also ich glaube, ich wäre gar nicht richtig lebensfähig mehr ohne Gott. Ja. Weil alles läuft und fließt von ihm und zu ihm. Das ist wie so ein Kreislauf, weißt du? Und er bringt alles in die richtige Gewichtung. Ja. Auch Beziehungen untereinander. Ja. Warum wir halt als Gemeinde, ja, das ist das, was du einfach brauchst. Und Gott hat sich das so genial ausgedacht. Auch dieses Konzept Familie ist ja nicht nur ein Konzept, das ist einfach ein Leben, ja, Familie zu leben. Weißt du, es gibt da nichts Besseres, ja. Weil Gott hat schon das Beste geschaffen, ja. Du kannst drüber nachdenken, was da man anders machen könnte oder was man auch in der Gemeinde anders machen könnte. Aber je mehr du drüber nachdenkst, merkst du einfach, es ist schon perfekt, ja. Perfekt von Gott gegeben. Vielleicht sind die Leute, die drin sind, noch nicht so perfekt, aber die Sache an sich ist perfekt. Ja, und die Leute, die drin sind, werden auch immer mehr da reingepasst, weißt du, es ist mal ein wie so ein Kreislauf des Lebens, weißt du, du nimmst von Gott und gehst wieder hin zu Gott, weißt du, irgend so ein Kreislauf, wo du, was die Kraft gibt, dieser Baum des Lebens, der sich ergießt in dein Leben und der aus deinem Leben wieder rausgeht, ja, und es wird immer mächtiger und immer größer, ja. Ich war gestern bei einer Betreuung von mir auf der Intensivstation und plötzlich hat sich das Leben ausgebreitet. Ja, die 2 Leute, die da lagen, wurden berührt. Die Schwester, die da war, wurde berührt. Weil du merkst einfach, wie der Geist des Lebens sich durch uns ergießt. Du musst gar nicht viele Worte machen. Weißt du, da ist Liebe, die fließt. Ja, das geht auch schon über die Augen, über wenig Worte. Ja, und ich war so frei, dass ich da auch beten konnte für die Frau, das für das hat sich einfach alles freigesetzt, ohne groß drüber nachzudenken, weil Gott sich einfach freisetzt in unserem Leben. Er nimmt Gestalt an, weißt du, und Gott ist auch, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, er ist ein Beziehungswesen, der, glaube ich, auch nicht ohne Beziehung sein kann, ja. Er braucht auch Beziehungen, wenn man das so sagen kann, von Gott, ja. Aber ich glaube, er braucht Beziehungen. Deswegen hat er uns geschaffen auch zur Beziehung mit ihm, ja. Ja, oder auch die Frage, warum haben wir einen dreieinigen Gott, weißt du, das ist ja schon eine Sache, die wir nicht begreifen können, ja, warum ist nicht ein Gott, ja, am Anfang hat mich das so durcheinander gebracht, zu wem soll ich jetzt beten, ja, und ist dann der Vater beleidigt, wenn ich zu Jesus bete, oder ist der Heilige Geist, dann aus der, das hat mich wirklich, du weißt nicht, wie das funktioniert mit der Dreieinigkeit, ja, aber du lernst es immer mehr kennen, es ist auch keine Sache, die den Verstand unbedingt erkennen kannst, ist einfach der Geist, weißt du, ist einfach geistlich, weißt du, und Geist fließt, ja, und Geist fließt die ganze Zeit durch uns durch, ja, fließt zu Gott hin und wieder zurück, ja, und wir nehmen die Welt ein, weißt du, Menschen werden berührt, ja, durch unsere Worte, Menschen werden freigesetzt, ja, Menschen werden in Kontakt gebracht, ja, selbst auch Beziehungen, die vielleicht nicht so rosig aussehen, ja, erst wo Feindschaft ist gegen dich, plötzlich gibt es Gelegenheit für Leute einzutreten, ja, die gegen dich sind, ja, und sie Gott hinzugeben und sagen, Herr, ich ziehe sie zu dir, ja. Ja, wir sind in diese Welt gesetzt, um einfach diese Welt mit dieser Liebe zu durchfluten, mit seiner Gegenwart auch zu durchfluten. Weißt du, weil Gott, früher gab es ja dieses Zelt der Begegnung, bei den Israeliten schon dieser Name, hat mich von Anfang an fasziniert. Zelt der Begegnung, ja. Und eigentlich hat Gott ja auch gar nicht da drin gewohnt. Die Wolke hat sich ab und zu niedergelassen. Da war Gott zu Hause. Weißt du, wenn der Chef zu Hause ist, ja, wusste jeder Bescheid. Ja. Und der hohe Priester geht einmal im Jahr hinein und wenn er Glück hat, kommt er auch wieder raus. Ja. Ja, weißt du, und wenn du zu Gott gehst und weißt du, wie oft ist dein Herz nicht ganz rein, ja? Oder nicht ganz ehrlich zu Gott oder nicht ganz offen zu Gott, ja? Mit der Zeit lernst du das zu werden, einfach in seiner Gegenwart einfach wirklich alle Karten auf den Tisch zu legen. Das ist irgendwie genial, weißt du, du kannst es eh nicht verbergen vor Gott, weißt du, ja, ja. Und du merkst es auch, wie Anbetung geht, weißt du, du sehnst dich nach einem Leben. Ich glaube, es geht alles irgendwie auch um die Anbetung, weil die Anbetung ist einfach der Raum, wo sich alles freisetzt, ja, wo alles echt wird, wo alles wirklich, ja, wie heißt es mir, Johannes 4, er sucht die wahren Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Weißt du, wenn alles echt vor Gott ist, auch deine Anbetung echt vor Gott wird, ja, und nichts mehr dazwischen ist, dann fließt der Strom so viel dicker und so viel mächtiger in unser Leben hinein, ja, und wir leben aus dieser Anbetung, ja. Es ist aber interessant, dieser Engel des Lichts, ja, dieser Luzifer, ja, bei ihm ging es auch nur um Anbetung, ja, ja. Auch mit diesem Sündenfall, dann seid ihr wie Gott, ja. Es geht einfach immer um die Anbetung. Und Gott weiß, dass wir nur frei sind, wenn wir ihn anbeten, weil er ist die Liebe, weißt du. Wenn du ihn anbetest und ihm die Ehre gibst und ihm Anteil gibst in deinem Leben und ihm alles hingibst in deinem Leben, erst dann wirst du richtig, fällt alles ab, weißt du, alle Sorgen fallen ab, alles Schlechte fällt ab, alles, was dich bedrückt, fällt ab, weißt du, und du kannst frei leben, ja. Ja, du kannst wirklich frei leben, erst dann kannst du frei leben, wenn alles ihm gehört. Das ist paradox und es versteht kein Mensch, aber du kannst erst frei leben, wenn alles ihm gehört, ja. Wenn wirklich ich weiß nicht, ja, wie das so ganz funktioniert, aber er weiß, wie es funktioniert und du, du, du bekommst immer mehr Vertrauen und Zutrauen zu diesem Gott, der sich für dich hat ans Kreuz schlagen lassen, ja. Und lernst dadurch ihm auch alles anzuvertrauen, ne? Auch die guten und die schlechten Sachen, einfach alles, ja. Und ja, ich lade dich heute Abend ein, wirklich, dass vielleicht beten wir das zusammen noch. Ja, wenn ihr mehr mit mir beten wollt, Vater, ich danke dir, dass ich dich kennengelernt habe und dich immer mehr kennenlerne. Und ja, ich danke dir, dass ich auflebe in deiner Gegenwart. Ja, und ich gebe dir mein ganzes Leben und alle Bereiche meines Lebens. Ich bin froh, wenn du überall reinkommst, ja. Ich bin froh und dankbar für diese freundliche Übernahme, ja. Ich gebe dir alle Ehre dafür. Amen. Mir fiel gerade so eine super Erklärung ein für die Dreieinigkeit, Andreas. Das ist ganz einfach, drei, die sich einig sind. Weißt du, wenn drei, die sich einig sind, für dich sind, wow, seid ihr immer in der Übermacht, in der Überzahl. Da bist du nie mehr alleine, da brauchst du dich nie mehr zu fürchten, weil drei sind sich einig in ihrer Liebe zu dir. Wow, ich hatte immer so dieses Wort Ruheinsel. Unser Herr ist unsere Ruheinsel. Weißt du, nicht so schläfrig, so lommelig, ja, sondern Ruheinsel, wir können zu ihm kommen, jederzeit. Wenn wir zu ihm kommen, in unserem Alltag oder auch jetzt hier, in diesem Intensivabend, da treten wir einfach raus aus der Welt und treten bewusst in seine Gegenwart ein. Und das Schöne ist, diese Ruheinsel, unser Herr, ist ja nicht nur im Intensivabend da oder in der Schule oder im Gottesdienst, sondern er ist ja rund um die Uhr, ist er da. Und rund um die Uhr können wir Gemeinschaft mit ihm haben. Rund um die Uhr können wir raustreten aus Umständen, aus Sorgen, aus Problemen, aus dem Gedankenkarussell. Und uns immer wieder neu sozusagen in ihm justieren, indem wir uns auf ihn ausrichten. Dann bekommen die Dinge wieder den richtigen Blickwinkel. Dann sehen wir die Dinge wieder von der richtigen Warte her. Dann sind wir nicht mehr unter den Sachen, die uns bedrücken wollen, sondern wir erkennen, wow, wir haben Herrschaft. Wir können drüber stehen. Wir sind in der Gemeinschaft unseres Herrn. Mein Gott ist für mich. Er liebt mich. Er kämpft für mich. Ich darf loslassen. Ich darf zur Ruhe kommen. Ich brauche nicht mehr zu kämpfen. Oh. Weißt du, drei, die sich einig sind und du gehörst dazu. Du bist einig mit diesem wunderbaren Gott, mit deinem wunderbaren Herrn und Bruder und mit dem Heiligen Geist. Eins, wir sind eins mit ihm. In Jesus sind wir eins mit ihm, mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Da gibt es keine Trennung mehr. Weißt du, du bist nicht getrennt von Gott. Der Feind will immer Trennung und Spaltung hervorrufen. Aber wir sind eins mit diesem wunderbaren Gott. Wir sind geborgen in ihm. Er ist unsere Ruheinsel. Dort können wir hingehen, wenn wir uns schwach fühlen. Wenn wir neue Kraft brauchen, weißt du, an diesem Ort gibt's neue Kraft. Kraft für alles, was du brauchst. Du bist nicht mehr schwach, sondern Gottes Kraft steht dir zur Verfügung. du kannst aus dieser Kraft ziehen und diese Kraft übernimmt dich. Du kannst Freude tanken auf dieser Ruheinsel. Liebe gibt es in Hülle und Fülle auf dieser Ruheinsel. Frieden. Wenn du sagst, oh, ich brauche mehr Freundlichkeit, dann geh auf diese Ruheinsel. Geh tief an deinen Herrn. Zieh von ihm diese Freundlichkeit. Lass dich einfach immer mehr übernehmen. Wenn wir zulassen, dass Gott uns immer mehr übernimmt, wenn wir immer wieder sagen, Herr, ich lass alles los. Nimm mich als dieses Gefäß, durch das du wirken kannst. Ich will alles loslassen. Ich lege alles auf den Altar. Nicht mehr ich, sondern du lebst in mir. Weißt du, da passiert was. Das sind keine leeren Worte, die wir sprechen, sondern wir bitten unseren Gott, dass er uns immer mehr und mehr übernimmt, dass wir immer mehr uns selber sterben. Und weißt du, das ist die Freiheit, uns selber zu sterben, diesem alten Ego, das immer Recht haben will, das immer kämpfen will, das immer alles besser weiß und letztendlich doch zum Scheitern verurteilt ist und das Leben so schwer und so stressig macht. Je mehr wir erkennen, dass es gut ist, wenn wir uns selbst sterben und immer mehr unseren Herrn hervorkommen lassen, umso einfacher und leichter wird unser Leben. Aus der Gemeinschaft mit ihm werden wir verändert. Aus der Gemeinschaft mit ihm lieben wir unsere Mitmenschen. Aus der Gemeinschaft mit ihm kommt Freundlichkeit. Weißt du, es ist die Veränderung, die im Innern stattfindet. Gott verändert unser Herz, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann wollen wir nicht mehr hart sein. Dann wollen wir nicht mehr schimpfen und schreien und wüten, sondern wir wollen, dass die Liebe aus uns immer mehr hervorkommt. Aber nicht aus dem Fleiß, sondern das Wollen aus deinem Herz. Weißt du, das ist das Herz Gottes. Du willst lieben. Du willst freundlich sein. Du willst dich freuen. Es kommt aus deinem Innersten. Weißt du, der Herr macht's mit dir. Alles aus seiner Gemeinschaft heraus. Und dann lieben wir die Menschen. Dann, ach, weißt du, er macht's. Ich will dir einfach sagen, er macht's. Wir können's nicht aus uns selber erbringen und erzwingen. Deswegen möchte ich dich ermutigen. Hab Gemeinschaft mit deinem Herrn. Hab Gemeinschaft mit deinem Gott. Schau, wo es Möglichkeiten gibt, auch bei der Arbeit unterhalb des Tages, wo du kurz mit ihm sprechen kannst, wo du kurz einfach Gemeinschaft mit dir haben kannst, wo du dir vielleicht vorstellst, wie du in seinem Arm bist und du den Kopf auf seine Schulter legst und ihn einfach genießt. Weißt du, in diesen Momenten passiert was. Da werden wir verwandelt, weil wir in seiner Gegenwart sind. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und dann sind wir effektiv in unserem Alltag. Effektiv. Dann kommen wir aus dieser Ruheinsel sozusagen heraus und stehen unseren Mann, unsere Frau gefüllt mit Gott. Wir ergreifen unsere von Gott gegebene Herrschaft, weil wir voll sind mit ihm. Oh, wir können demütig sein, weil wir nicht mehr beweisen müssen, wie gut wir sind, wie toll wir alles können. Wir können zurücktreten. Wir können uns freuen, wenn ein anderer gelobt wird, obwohl vielleicht du hättest gelobt werden sollen. Aber weißt du, das macht dir nichts mehr aus. Du bist ja selber gestorben. Du bist nicht mehr beleidigt. Du bist nicht mehr sauer. Das haben wir alles hinter uns gelassen. Das gehört gar nicht mehr zu uns. Es gehört nicht mehr zu dir. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Und du liebst deinen Herrn. Und du lebst aus ihm heraus. Du hast Gemeinschaft mit ihm. Hast dadurch wieder ganz andere Gemeinschaft mit deinem deinen Mitmenschen. Du bist ein Segen für diese Welt. Du bist ein starker Sohn Gottes, eine starke Tochter Gottes. Und du erlaubst deinem Herrn, dass er dich immer mehr und mehr verändert. Dass er immer mehr und mehr durch dich wirken kann. Und du erkennst immer mehr, alles, was ich brauche, ist er. Ich brauche ihn und aus ihm kommt alles hervor. Er ist mein Gott, dieser dreieinige Gott. Diese drei, die sich einig sind. Und ich gehöre dazu in diesen wunderbaren Bund der Einigkeit. Nichts trennt uns, nichts kann uns trennen. Wir sind eins in alle Ewigkeit. Just not cool? Amen. Ja, genau. Ja, unser Gott ist ein Beziehungsgott. Unser Gott liebt unsere Gemeinschaft, er sehnt sich nach uns, er kann es kaum erwarten, bis wir Zeit finden, mit ihm Zeit zu verbringen, bis wir morgens aufgewacht sind und sagt, oh, sie ist schon wach oder er ist schon wach, es ist wieder Zeit für uns. Ich kann ihr oder ihm in meinem Wort begegnen, vielleicht macht er sie Lobpreis, vielleicht betet er ja und sucht wirklich mein Angesicht. Und ja, ich habe nur manchmal, kenne ich das selber, manchmal läuft es nicht so gut, manchmal passieren Sachen in meinem Leben und dann immer schneller schleichen sich so Dinge ein, so ja, so wie du gerade drauf bist, brauchst gar nicht zu Gott kommen. Das brauchst du eigentlich gar nicht machen, also will dich gar nicht sehen und so, ja genau. Und ja, der Feind ist natürlich, was hat er, was war seine erste Intention eigentlich? Beziehung kaputt machen. Und das ist auch das, was der Feind bei uns heute noch versucht. Er will unsere Beziehung mit Gott kaputt machen. Und er ist sehr kreativ leider in der Geschichte. Aber ich will dir heute wirklich sagen, es gibt gar keinen Grund, irgendwo sich Verdammnis einreden zu lassen. Es gibt gar keinen Grund, irgendwie alte Kamellen irgendwie wieder rausziehen zu lassen. Weil weißt du, wenn du Gott Dinge gebracht hast, dann vergisst er es. Wenn du Sachen wirklich, ja, vielleicht jeder macht mal Sachen, die nicht gut sind, jeder sündigt mal, aber Gott, ja, Gott hat seinen Sohn geschickt, um uns diese Sünden zu vergeben. Und wenn wir sie bekannt haben, ist er treu und gerecht, wir wissen das, er vergibt uns all die Sünden. Und ich habe im Urlaub, waren wir ein bisschen in Mose unterwegs und da habe ich eine ganz, ganz tolle Geschichte gelesen. Und zwar im 4. Buch Mose war ich. Es ging darum, die Israeliten sind in der Wüste, waren sie ja ein paar Tage unterwegs. Und dann hat der ein paar Tage. Und es war dann so, Balak, der war ein Moabiterkönig und der hat gesagt, okay, ich mache es jetzt so, ich lasse die Israeliten verfluchen. Super Plan, machen wir. Okay, dann hat er Bileam holen lassen, weil Bileam war auch einer, der kannte Gott, der hatte Gemeinschaft mit ihm. Hat er gesagt, okay Bileam, jetzt hier, schau es dir an, dann waren sie am Lager gestanden, guck dir die hier an und dann mach was. Und Bileam so, okay, ich kann halt nur das machen, was Gott mir sagt. Dann hat er, Israel gesegnet. Und dann so Balak so, ja nee, aber das war nicht der Plan. Also nee, wir müssen das nochmal machen, okay. Und dann bei dieser zweiter Versuch, was macht Bileam? Segnet Israel natürlich. Und das möchte ich euch gern kurz vorlesen. Und zwar sagt Bileam, ich erhielt den Befehl zu segnen. Er hat gesegnet und ich kann den Segen nicht aufheben. Er sieht nichts Böses in Jakob und nimmt kein Unheil in Israel wahr. Und dachte ich mir, hast du die 300 Seiten bis dahin dir mal angeschaut? Also nur mal so als Hinweis kurz. Und dann habe ich gesehen, Gott spricht da. Und Gott spricht über Israel. Ich sehe nichts Böses in Jakob. Gott sagt, ich nehme kein Unheil in Israel wahr. Und ich denke mir, krass, was wir hier lesen, was wir immer denken, was die Israeliten eigentlich getrieben haben und das goldene Kalb und da haben sie gemurrt, da haben sie nicht gehört. Sie haben das getan, was Gott gesagt hat. Sie haben ihre Opfer gebracht, ihre täglichen Opfer. Und das war Gottes Weg in dieser Zeit eben, um Sünden zu vergeben oder zu bedecken. Und das war okay für ihn. Er hat kein Unheil gesehen an Israel. Wie viel mehr wir im neuen Bund, wo das ultimative Opfer haben durch Jesus, wie wenig sieht Gott in uns Unheil, wie wenig sieht uns Gott in uns Böses, wie wenig sieht Gott in uns noch Sünden, wenn wir sie vergeben oder wenn wir um Vergebung bitten, wenn wir diese Sündenvergebung annehmen, dann sagt Gott, er schaut dich an und sagt, ich sehe eine geliebte Tochter, sonst eigentlich nichts. Ja, und der Feind, der bringt immer Sachen auf und sagt, guck, was du vorgestern gemacht hast oder vor 3 Jahren oder diese Sünde, ja, das war ganz besonders schlimm. Aber weißt du, gehst zu Gott, bittest um Vergebung und er sieht's nicht mehr. Du kannst wirklich mit aufgedecktem Angesicht, du kannst vor Gott kommen, ohne irgendwie, ja, ohne Minderwertigkeit, ohne Anklage, ohne Angst, ohne Scheu, ohne, einfach frei. Einfach frei kannst du zu deinem Gott kommen und er lädt dich da wirklich ein und sagt, hey, wenn da noch irgendwas ist, dann gib's mir, bring's mir, bekenn es. Manchmal ist es auch gut, wenn man es vor anderen Menschen bekennt, vor Leitern und sagt, hey, da ist was, wir beten zusammen, dann kannst du dir auch die Vergebung zusprechen lassen. Und wenn der Feind dann wiederkommt, sagst, hey, ich habe das aber am 13.05. mit der Astrid bereinigt, das heißt, es ist weg. Ich weiß es nicht mehr, Astrid weiß es nicht mehr und Gott weiß es auch nicht mehr. Deswegen da wirklich meine Ermutigung, wenn da noch irgendwas ist, was dich von der Gegenwart Gottes abhält, was dich wirklich irgendwie zurückzieht, was dir ein schlechtes Gewissen macht, dann ist da heute wirklich ein Stopp. Sagt einfach in Jesu Namen, Stopp. Ich lasse mich von nichts mehr zurückhalten, wirklich die Gegenwart Gottes zu genießen, frei reinzugehen, weil zur Freiheit hat Christus uns befreit. Wir müssen uns unter kein Joch mehr spannen lassen. Wir müssen uns von keinen Lügen mehr treiben lassen oder von, ja, wir sind frei. Sag mal, ich bin frei. Jesus hat mich frei gemacht. Und ich bleibe frei. In Jesu Namen. Amen und Amen. Halleluja. Das war noch nicht der Schlusssegen, oder? Ja, da hat die Entrückung gefehlt, ne? Da war kein Schlusssegen. Ich lese gerade Hiob und immer wenn ich so Hiob oder Prediger lese, denke ich mir so, stelle ich mir die Frage, wer von den beiden war eigentlich depressiver? So, die waren beide sehr depressiv. So, Hiob hat es noch relativ gut geschafft, aber Salomo irgendwie, so alles ist ein Haschen nach dem Wind, ey, da denke ich mir so, puh. Aber ich habe eine Bibelstelle gelesen, die lese ich euch einfach mal vor. Das ist Hiob 29. Und als ich das so gelesen hatte, das hat mich so richtig geflasht, weil es geht um die Gemeinde. Weißt du, wir träumen ja von einer herrlichen Gemeinde. Amen. Wir träumen von einer Gemeinde, die Erde bewegt, die die Welt erschüttert. Ja, und da spricht der Hiob und ich glaube, dass er, als er da am Sprechen war, in so einen prophetischen Geist reingekommen ist und einfach prophezeit über uns als Gemeinde. Da heißt es, Vers 12, denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief und die Weise, die keine Helfer hatte. Der Segenswunsch des Mutlosen kam auf mich und das Herz der Witwe ließ sich jauchzen. Und jetzt kommt dieses Prophetische, ja, jetzt springt er in den neuen Bund rein. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit, Altes Testament, ich kleidete mich mit Gerechtigkeit. Der verlorene Sohn hat neues Gewand angezogen, oder? Das ist prophetische Sprache hier. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit, mich bekleidete wie ein Oberkleid und mein Kopfbund mit Recht. Ja, er bekleidete sich und vorher heißt es, ja, ich war, der Witwe war ich ein Segen und so weiter. Und jetzt geht's weiter. Auge wurde ich dem Blinden. So, das sind wir als Gemeinde. Ja, wir dürfen, wenn Blinde zu uns kommen, geistig Blinde, körperlich Blinde, ja, dürfen wir die ein Auge werden, da dürfen wir die Kraft des Evangeliums freisetzen, weil Jesus hat das vorgelebt. Jesus ist unser Erbe. Jesus zeigt uns unser Potenzial. Und hier sehen wir das, was uns durch unsere Gerechtigkeit, was der Gemeinde geschenkt worden ist, die Herrlichkeit Jesu. Ich wurde Auge dem Blinden und Fuß dem Lahm war ich. Ein Vater war ich für die Armen und den Rechtsstreit dessen, den ich dich kannte, untersuchte ich. So Anwaltsgeschichten, ja. Und ich zerschmetterte die Kinnlade des Übeltäters. Das ist doch krass, oder? Ich meine, wir kennen alle einen Übeltäter. Ja, wir haben von ihnen gehört, Luzifer, der Engel des Lichts. Ich zerschmettere, wir als Gemeinde, wir zerschmettern dem Feind die Kinnlade. Das ist eine gute Botschaft, ja. Wir sind nicht sein Spielball, sondern er ist unser Spielball. Amen. Da, wo wir als Gemeinde aufstehen und anfangen zu leuchten, da muss Dunkelheit weichen. Da hat der Feind kein Anrecht mehr. Da hat er keine Autorität mehr. Da verliert er seinen Einfluss, wenn wir aufstehen und strahlen und leuchten. Und seinen Zähnen, also dem Feind, entriss ich die Beute. Weißt du, wir sind dazu berufen, Land einzunehmen, wie wir hier in den letzten Wochen und Monaten gehört haben. Wir sollen nicht passiv sein und nur eine Kirchenbank werden, sondern wir sollen aktiv das Reich Gottes bauen, aktiv Land einnehmen, aktiv dem Feind die Beute aus dem Maul reißen. Ja, und jetzt geht's hier weiter mit der prophetischen Sprache. Und ich sagte mir, mit meinem Nest werde ich verscheiden und wie der Phönix meine Tage zahlreich machen. So, ich war überrascht. Ich habe Hiob schon oft gelesen, aber ich habe noch nie in Erinnerung gehabt, dass ich irgendwo mal Phönix gelesen habe in der Bibel. Ja, ich dachte so, ich meine, klar, wenn du dich mit dem Phönix auseinandersetzt aus der Fabelsprache, dann wissen wir, dass das oft auf ein prophetisches Bild für Jesus ist, aber ich war überrascht, dass ich das in der Bibel gelesen habe. Und ich war auch noch einmal überrascht, als ich von Elfen gelesen habe in der Bibel. Ja, Jesus ging mit seinen Elfen, weißt du so. Wortspiel. Elf kommen auch in der Bibel vor, genau wie Riesen. Das ist alles in der Bibel. Ne, aber hier sehen wir prophetische Sprache. Hiob sagt, und das ist prophetisches Bild, und ich sagte mir, mit meinem Nest werde ich verscheiden und wie der Phönix meine Tage zahlreich machen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Phönix ist. Ein Phönix ist ein Vogel, der, wenn er alt geworden ist, sich in Flammen setzt, mit seinem gesamten Nest verbrennt und etwas Neues geboren wird. Das ist unsere neue Natur. Jesus ist am Kreuz in Flammen aufgegangen, richtig? Er ist für uns durch die Hölle gegangen, ist auferstanden und wir mit ihm, wir leben jetzt mit ihm und unsere Tage sollen als Gemeinde zahlreich sein. Wir sollen eine ewige, siegreiche, herrliche Gemeinde sein. Wir sollen Land einnehmen, wir sollen nicht zurückhaltend und ängstlich und scheu und bloß niemand auf die Füße treten, sondern wir sollen rauskommen aus unserem Versteck, nicht nur Lämmer sein, sondern anfangen wirklich wie der Löwe aus dem Stamm von Juda zu brüllen und zu schreien und Land einzunehmen. Weißt du, wir als Gemeinde, ich weiß nicht, ob du dieses Lied kennst, This Little Light of Mine, kennst du das, dieses kleine Licht in mir? Ich habe dieses Lied schon immer gehasst. Ich denke mir so, ist theologisch sowas von falsch, dieses kleine Licht in mir. Weißt du, Paulus, als er in Philipperbrief, glaube ich, über die Gemeinde spricht, sagt er, hey, wir sind Himmelslichter in der Welt und wir strahlen als Himmelslichter in der Dunkelheit. Wir sind als Gemeinde, sind wir doch dieses Licht auf dem Berg, was die gesamte Dunkelheit einnimmt und erstrahlt und erleuchtet. Wir sind doch nicht dieses kleine, schwache Etwas. Weißt du, bloß niemand auf die Füße treten. Hauptsache höflich und freundlich sein. So sollen wir nicht sein, sondern wir sollen aktiv und proaktiv und voller Überzeugung das Reich Gottes bauen auf Erden. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, der Teufel weiß viel mehr als wir selbst, wer wir sind. So, es gibt ja, wer war das in der Bibel? Wer war der ängstliche Richter? Hilf mir, mir fällt der Name nicht ein. Ja, der Ängstliche, der Angst hatte, der. Gideon, genau, Gideon. Das war ein Test. Georg. Liebe dich. Gideon, weißt du, Gott hat ihn doch berufen und Gott hat zu ihm gesagt, ey, du wirst jetzt hier die Feinde einnehmen, das gegnerische Volk einnehmen. Und dann hat er Angst und Gott sagt, schleich dich da hinten heran und hör mal, was die Leute über dich sagen. Und dann kommt er da hin und dann reden die Wächter miteinander. Ich habe die Story lange nicht gelesen. Ich hoffe, ich zitiere es richtig, paraphrasiere es richtig. Und dann sagt der Wächter zu dem anderen Wächter von den Feinden, ey, ich habe letzte Nacht einen Brotleib gesehen, was in den Hügel hinabgerollt ist. Das war der Traum. Und dann sagt der eine Wächter, wow, das war ein prophetischer Traum. Das ist bestimmt Israel, was über uns kommen wird. Die ganzen Israeliten. Der eine Feind prophezeit, man legt dem anderen Feind seinen Traum aus. Der Feind weiß, wer wir sind und der Feind fürchtet sich davon, dass wir in unsere Identität als gesamte Gemeinde kommen, dass wir in Einheit kommen und anfangen, in Einheit das Reich Gottes zu leben. Weißt du, eine Definition, die ich liebe über die Dreieinigkeit, wenn wir schon bei der Dreieinigkeit sind, ist, Dreieinigkeit ist, du siehst drei Wesen, die so eine Ehre und so eine Liebe und so eine Wertschätzung zueinander haben, dass du sie anschaust und du denkst, sie wären eins. Und ich mag diese Definition. Ich denke mir, wenn wir über Gemeinde nachdenken, ist es genau das, was wir brauchen, wenn wir wollen, dass es richtig fließt, dass die Herrlichkeit Gottes ausbricht. Ich meine, in den Psalmen heißt es doch, wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander leben, oder? Es ist wie das Öl, das auf den Bart Aarons kommt und von seinem Bart über sein Gewand hinabläuft. Wie lieblich. Es ist wie der Tau auf dem Berg Hermon. Es ist lieblich, herrlich, wenn wir als Gemeinde in Einheit miteinander leben. wenn wir in diese Einheit kommen, weil in der Einheit ist Öl verborgen. Und davor hat der Feind Angst. Und wenn wir in diese Einheit kommen und zueinander positionieren, unsere Rolle einnehmen im Reich Gottes, in unsere Position kommen, da hineinkommen, wo Gott uns haben will, da fließt Öl. Da fließt Kraft, da fließt Herrlichkeit. Und das ist genau das, worum der Feind kämpft. Ich meine, so viele Gemeinden und Leute brechen auseinander in irgendwelchen Konflikten. So viele Gemeindespaltungen und Streitereien und Konflikte wegen, die Stuhlfarbe gefällt mir nicht. Ja, ist kein Scherz. Gemeinden haben sich schon getrennt wegen Teppichfarbe, weil sie ein Projekt hatten und sich nicht einigen konnten. Der Feind hat Angst vor einer Gemeinde, die in Einheit lebt, weil eine Gemeinde, die in Einheit lebt, die zueinander positioniert ist, da ist das Öl verborgen, da ist die Kraft verborgen, da ist das Fett verborgen. Und dagegen kämpft der an, der Feind. Aber das wollen wir nicht sein. Sondern wir wollen sein, wie wir im Hohelied lesen, wir wollen diese Braut sein. Wie heißt es dort? Wer kommt da aus der Wüste hervor, herangelehnt an ihrem Geliebten? Sie ist gleich wie Rauchsäulen von Weihrauch und Myrrhe. Das wollen wir sein. Wir wollen duften mit der Botschaft des Evangeliums. Wir wollen diesen Abglanz seiner Herrlichkeit an uns haben. Wir wollen diesen Duft des Kreuzes von Jesus an uns haften lassen. Wer ist die, die da herauskommt aus der Wüste, strahlend wie der Mond, herrlich wie die Sonne? Kriegsscharen ist sie. Das ist das Erbe der Gemeinde. Das ist das, was wir sind. Wir sind eine herrliche Gemeinde. Wir sollen eine siegreiche Gemeinde sein. Wir sollen nicht mehr der Spielball des Feindes sein, sondern er soll zu unserem Spielball werden. Wir wollen das Land einnehmen. Amen. Leg mal deine Hand auf deine Brust oder deinen Kopf, je nachdem, was gerade mehr braucht, Herz oder Kopf. Und sag mal zu deinem Kopf oder zu deinem Herzen, positionier mich, Jesus. Positionier mich an die richtige Stelle. Wir wollen eine siegreiche Gemeinde sein. Wir wollen eine siegreiche Gemeinde sein, Jesus. Wir wollen eine siegreiche Gemeinde sein. Zeig uns, wer wir sind, in Jesu Namen. Amen. Wow. Ja. Wow. Ja, wir wollen eine siegreiche Gemeinde sein. Mach dich nicht kleiner. Mach dein Licht nicht kleiner, wie das, was wir sind. Mach dir bewusst, wer du bist. Und wenn wir uns das bewusst machen, wer wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wenn wir sich bewusst machen, was war das Werk am Kreuz? Was war das, dass der Gott, der die Welt geschaffen hat, sich klein gemacht hat, auf die Erde kam und dann ans Kreuz gegangen ist? Um was? Damit wir wieder eine Beziehung mit ihm haben können, damit wir ewig leben können, dass wir in der Herrlichkeit leben dürfen. Und gib dem Feind wirklich keinen Raum in deinem Leben, dass er wirklich da diese Lüge platziert, ja, und das kleiner zu machen und dir das einredet, ja, sondern mach dir bewusst, du bist eine Tochter, du bist ein Sohn Gottes, du bist geliebt und Jesus ist genau für dich, für jeden von euch, für mich ans Kreuz gegangen. Und wir dürfen das jeden Tag neu für uns annehmen und sagen, nee Feind, raus mit dir, weg mit der Lüge, ich bin eine Tochter, ich bin ein Sohn Gottes und ich darf in dir ewig leben, ich lebe in dieser Herrlichkeit. Und in dieser Sicherheit dürfen wir auftreten und dürfen einen Unterschied machen. Wir haben es vorher im Lobpreis gesungen, so stark. Ja, we change the atmosphere. Ja, wir verändern die Atmosphäre um uns rum. Und ich hatte vorher im Lobpreis so dieses Bild, dass vom Thron Gottes Blitze ausgehen. So purpurfarbene, lilane Blitze und jeden von uns treffen. Und ich habe gesehen, manche von denen haben dann so angefangen wie so Wunderkerzen. Kleine Blitze gingen von uns aus. Ja, und die Atmosphäre wurde verändert. Und es gab bei manchen, die gerade so da standen und zwar irgendwie die Atmosphäre war so, ja, getrübt. Also jetzt würde ich nicht sagen, keine so schwarze Wolken, aber ein bisschen dunkel und so. Und ich glaube wirklich, manche von uns, die stehen gerade in so Situationen, wo man vielleicht das nicht sieht. Da will ich wirklich reinsprechen und sagen, ja, auch du bekommst diese Blitze ab und du leuchtest, du fängst an, wie so eine Wunderkerze, ja, wieder kleine Blitze auszusenden, ja, und wenn wir das jetzt auf die Gemeinde übertragen, so wie es Hutan gesagt hat, ja, wenn wir alle anfangen, wirklich uns bewusst zu machen, ja, wir strahlen diese Blitze aus, wir strahlen Gottes Liebe aus, dann verändern wir nicht nur jeder für sich die Atmosphäre um sich, ja, sondern wir als Gemeinde, und wenn man das Ganze summiert, wie groß das dann wird, wie das über Filterstadt rausgeht, wie das ja wirklich in die ganze Region geht, ganz Süddeutschland. Wir dürfen wirklich die Welt verändern. Und es fängt bei jedem an von uns. Es fängt wirklich bei jedem von uns an. Und wir dürfen uns das bewusst machen. Und ja, es ist so wichtig, ja wirklich in diese Ruhe zu kommen und auch das immer wieder, diese Gemeinschaft zu suchen, ja, mit unserem Vater. Mir kam vorher, wo Astrid das gesagt hat, mit dieser Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, also wirklich das bewusst zu sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Wir bekommen in der Ruhe die Kraft von unserem Vater. Weil wenn wir an die Schöpfungsgeschichte denken, ja, Adam ist mit Gott oder Gott mit Adam spazieren gelaufen. Sind abends spazieren gegangen und hatten Gemeinschaft. Wir sind geschaffen, ja, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und da dürfen wir auftanken. Da dürfen wir uns das annehmen, was Gott in seinem Wort uns sagt. Wir sind geliebt. Er liebt uns. Er hat uns in seiner Hand. Und er sagt jedem Einzelnen von uns, ja, du bist auch perfekt geschaffen. Ja, und genau dich brauche ich mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben. Ja, so wie du bist, bist du genau richtig. Ja, und ich liebe dich, ja, und das dürfen wir uns jeden Tag wirklich zusprechen und dürfen sagen, ich bin ein geliebtes Kind, ich bin wirklich ein geliebtes Kind Gottes und darf das ausstrahlen. Und in dieser Sicherheit darf ich jeden Tag gehen und darf sagen, ja, ich verändere an meinem Arbeitsplatz was, ich verändere was, ja, im Studium, ich verändere was wirklich in meiner Familie, ich verändere was, ja, in meiner Verwandtschaft, ja, ich darf auf Treffen gehen, ich darf in Meetings gehen, ich darf wirklich, ja, auch in die Gemeinde gehen, wirklich auch das bewusst zu machen, ich mache auch einen Unterschied in der Gemeinde, ich bin wichtig in der Gemeinde, es gibt niemand anders in der Gemeinde wie mich, ich bin wichtig, weil Gott mich gebraucht in der Gemeinde, wirklich so, und wenn sich das jeder sagt, ja, und man in dieser Sicherheit wirklich auch in die Gemeinde geht und wir jeder das ausstrahlt, einfach sich bewusst zu machen, ja, ich bin geliebt, ja, und mit mir möchte Gott Reich bauen, mit mir möchte er wirklich andere Menschen erreichen, ja, dann dürfen wir wirklich, ja, das, ja, erleben, ja, wie wir wirklich strahlen, wie wir nicht stehen bleiben, sondern wie wir uns auch nicht an Kleinigkeiten am anderen stören, ja, weil wo Menschen zusammenkommen sind, jeder ist anders geschaffen, ja, aber wir dürfen uns in Liebe annehmen, weil wir uns bewusst machen dürfen, auch der andere ist ein geliebtes Kind Gottes, ja, und er auch, und er auch, und er auch, und du auch, und du auch, und du auch, und du auch, ja, und auch vielleicht, wenn mir das gerade nicht passt, aber zu sagen so, ja, Gott liebt ihn, also liebe ich ihn auch, ja, und wir dürfen diese Liebe ausstrahlen, wirklich miteinander ausstrahlen und den Unterschied machen, ja, wirklich in unser Umfeld die Atmosphäre ändern, weil wir das ausstrahlen, ja, und genau, nimm dir wirklich bewusst die Zeit, in diese Ruhe zu kommen, weil wirklich ein Ansatzpunkt vom Feind ist wirklich auch in der heutigen Zeit in Stress, dich wirklich abzulenken mit Medien, mit allem, wirklich zu sagen, wenn wirklich bewusst diese Zeit zu setzen, geh in die Ruhe und schalte auch die ganze Handy, wirklich soziale Medien, alles aus und sag, jetzt nehme ich bewusst die Zeit, und wirklich auch zur Ruhe zu kommen, wirklich hinzuhören und zu sagen, ja, Vater, was möchtest du mir jetzt sagen? Wirklich, ich will auch deine liebenvollen Worte in mir aufnehmen, wirklich einfach das zu sagen, dass Dinge, die hervorkommen, so wie Sabrina das gesagt hat, wirklich auch ich dann ans Kreuz geben kann und sagen, Herr, wirklich, ich gebe das ab und das dann zu erleben, ja, ich gebe das ab und dann ist das weg. Ja, und nicht nur so beiläufig und ich habe jetzt, ja, ich lese das jetzt mal noch schön so ein bisschen und dann jetzt spreche ich ein Gebet und so. Nee, wirklich bewusst in der Ruhe das vor Gott zu bringen und sich dann bewusst zu machen, ja, Jesus ist ans Kreuz gegangen. Wir leben nicht mehr vorm Kreuz. Oftmals lebt man wirklich so ein Leben und dann immer dieses, ja, so, aber nee, er war am Kreuz. Durch das Kreuz ist der Zugang offen. Wir haben das ewige Leben. Wir leben in seiner Herrlichkeit, ja, und müssen nicht immer wieder jeden Tag neu dann nochmal suchen und für bitte und nochmal und wie war das jetzt? Nein, wir sind ja wirklich durch Jesus gerettet und das haben wir angenommen und wir dürfen wirklich die Dinge, die passieren, ans Kreuz bringen mit der Gewissheit. Sie sind weg. Jesus hat uns vergeben und wir dürfen wirklich immer neu in seine Ruhe kommen. Und er nimmt sich die Zeit für uns, ja, wirklich Gemeinschaft mit uns zu haben. Und wir dürfen bei ihm auftanken und dann wirklich das ausstrahlen, ja, und dann mit einer Sicherheit strahlen. Wir dürfen Leuchttürme sein, ja, nicht nur, ja, so eine Kerze, ja, sondern wir dürfen Leuchttürme sein. Und Leuchttürme, die sind nicht irgendwo mitten im Land gebaut, ja, sondern wo stehen Leuchttürme? Da, wo der Sturm ist, da, wo Schiffe in Seenot sind und ein, ja, einen Punkt brauchen, auf den sie sich fokussieren. Ja, und das dürfen wir auch mit der Gemeinde sein. Wir dürfen mit der Gemeinde Leuchtturm sein, dass sich wirklich die Menschen ausrichten, ja, und sehen, ah, da kann ich hin, da bekomme ich Hilfe, da ist was anderes, ein Rettungspunkt. Ja, und das will ich uns wirklich auch als Gemeinde zusprechen, dass wir ein Leuchtturm sein dürfen, ja, wirklich in diese Region hier, dass sich Menschen angezogen fühlen, wirklich die Hilfe brauchen, weil sie einfach merken, bei diesem Licht sind Menschen, die strahlen dieses Licht aus und da kann ich hingehen und weiß, ja, dort bekomme ich Hilfe. Die können mir sagen, wo ich hin muss, um Hilfe zu bekommen. Amen. Halleluja. Ich hatte im Lobpreis ein Bild von einem Leuchtturm. Und ich habe eine Person gesehen, die den Leuchtturm hochging. Und beim Leuchtturm ist es ja so, in diesem ganzen schlanken Ding da, ist ja kein Licht, sondern das Licht ist oben. Und ich habe gesehen, diese Person hat sich immer gewundert, warum ist es so dunkel? Ist doch eigentlich ein Leuchtturm. Und ich habe empfunden, Gott sagt so, ja, geh höher. Solange du noch in den Niederungen, der hat mich komisch angeguckt, bin ich richtig und so weiter, bleibst da, strahlen wir nicht, sondern wir müssen höher gehen. Und wie kommen wir höher? Indem wir die Wahrheit erkennen, indem wir frei werden, immer mehr von den Lügen der Finsternis, von den Lügen, Gott mag mich nicht, ich hab was Falsches gesagt. Er mag dich immer noch, er möchte schon, dass wir kommen und sagen, Herr, sorry, es tut mir leid, oder auch zu einer Person sagen, es tut mir leid. Aber er möchte, ja, er ist so anders, ja. Und Gott ruft uns, ich hatte es am Sonntag schon rein, ihn kennenzulernen, ihn tiefer kennenzulernen. Und das heißt, sein Wort kennenzulernen. Er ist das Wort. Und das Wort ist stark. Und das Wort ist voller Power. Und Gott ermutigt uns wirklich, forsch in meinem Wort, wie ich bin. Und guck in meinem Wort, was ich aus dir gemacht habe. Wie einzigartig du bist. Wie einzigartig jeder Einzelne gemacht ist. So ein wie dich gab es so noch nie. Habe ich ein Lied geschrieben, so wie ging es da? Dich, das gab es so noch nie. So was wie dich müsste erst geboren sein. Auf dich hat die ganze Welt gewartet, dass du den Vater zeigst, so wie er wirklich ist. Die ganze Welt gewartet, dass du den Vater zeigst, so wie er wirklich ist. Sowas wie dich. Sowas wie dich. Und es ist wichtig, dass wir das. Sing das. Sing das. Ja, sollten wir öfter mal wieder singen, glaube ich. Wir singen es immer beim Geburtstag. Also, wenn du Geburtstag hast, sag, ich möchte dieses Lied hören. Und wir singen dir dieses Lied. Weil das ist so wichtig, weil der Feind, der sagt dir die ganze Zeit, was du nicht bist, was du nicht kannst, wo du wieder Fehler gemacht hast, wo du noch nicht total so bist wie Jesus. Ich meine, wir strecken uns alle aus, ich mich auch. Ich möchte immer mehr so sein wie Jesus, absolut. Also, ich will hier jeden Tag nutzen, den ich noch hier bin. Einfach, die Erdrückung kommt ja bald, wir sagen es ja immer, also kommt sie immer näher, ja, wir sprechen im Glauben, also kommt sie, wer weiß, niemand weiß Tag noch Stunde, wann er wiederkommt, also genau, und in der Zeit wollen wir immer mehr so werden wie Jesus, oder? Du auch, ich möchte immer mehr so sein wie er, 100%ig, und gleichzeitig gibt's, ja, erkennen wir manchmal, des Öfteren mal, wo wir noch nicht so ganz so sind wie er. Und das ist so ganz wichtig, dass wir dann nicht in diesem, ja, wo wir streben, ja, ich möchte echt genauso sein wie du, dass wir dann nicht in so einen Frust reinfallen, oh, ich pack's ja doch nicht irgendwie, so wie Jesus zu sein, sondern Halleluja, er hat uns Gnade um Gnade gegeben. Wir haben Gnade. Es ist Gnade, so wichtig, ja. Weil gerade für die, die so heiß sind und den Herrn wollen, das ist super. Und Gott freut sich an jedem, der so ein Feuer ist und so ein Licht und so ein Feuer hat und sagt, ja, ich möchte echt keinen Tag hier verschwenden auf dieser Erde. Ich möchte dir echt Frucht bringen und immer mehr so sein wie du und gleichzeitig diese Gnade zu nehmen und sagen, Herr, danke, ja, und im Glauben nehmen, Jank, ich werde jeden Tag mehr wie du und ich danke dir, dass du die Bereiche, wo ich noch nicht 100%ig so bin wie du, dass du die noch mehr übernimmst und dass du aus Bereichen, wo noch Schwächen sind, dass du die zu den größten Stärken machst, weil da kriegt Gott Ehre. Dass da, wo wir uns noch schwach fühlen oder schwach verhalten manchmal auch noch, wir sagen, Herr, danke, dass du es umdrehst. Du drehst es um, wo ich schwach war, kommt deine Stärke in mich rein. Und ja, Halleluja. Und das, ich werde da nicht sagen können, wow, hast du das super gemacht wieder. Sondern ich weiß, es warst du. Und es bist du, der mich umgewandelt hat. Das ist so gut, weil wir sind nicht verdammt. Immer sagen wir zum Beispiel, du warst immer der total schüchterne Typ. Ja, du bist nicht verdammt, der schüchterne Typ zu sein, weil Jesus ist nicht schüchtern. Wenn es dir schon mal aufgefallen ist, Jesus war noch schüchtern, also das kann man ihm nicht vorwerfen, man kann ihm gar nichts vorwerfen. Und Halleluja, du bist nicht der schüchterne Typ. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist nicht der schüchterne Typ. Ja auch. Du bist voller Kühnheit und Stärke. Absolut. Du bist wie Jesus in dieser Welt. Weißt du, wir sehen das so wichtig, wir sehen das schon. Wir sehen das schon ineinander, du siehst es schon in deinem Spiegel und sagst, du bist wie Jesus ist in dieser Welt. Sag es in dein Spiegelbild. Und dann sagen wir es einander. Und dann merkst du, irgendwas ist an dir, wie gesagt, nicht so, noch nicht so hundertprozentig oder am anderen nicht. Dann nimmst du diese Ermutigung von Jesus und du siehst durch, ja. Du siehst durch und du siehst durch manche Sachen, ja, die vielleicht noch im Wandel so sind, siehst du durch und du siehst, boah, die Person, die ist ja schon wie Jesus. Halleluja. Weil ich bin gerecht gemacht durch Jesus. Sein Blut hat mich gerecht gemacht. Er hat mich frei gemacht und er wohnt in mir. Jesus wohnt in mir, der Vater wohnt in mir, der Heilige Geist wohnt in mir und ich nehme im Glauben an, dass immer mehr, nur noch er aus mir rauskommt. Alles, was ich, meine Gedanken einfach von ihm durchdrungen. Und danke, Heiliger, ich sage das immer, Herr, danke, Heiliger, also ich bitte ihn, zeig mir, wenn meine Gedanken in eine andere Richtung gehen, als die, die dir gefällt, wenn meine Worte in eine andere Richtung gehen, die, ja, als die, die dir gefällt. Dann stopp mich, Herr. Und hast du schon mal erlebt, dass der Herr dich so stoppt und du so merkst, oh, jetzt, genau, die Richtung ändern. Und das ist so wunderbar, weil das ist das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist real. Er ist real, er ist eine Person. Und wenn du ihn bittest, dich zu verwandeln, immer mehr in das Bild von Jesus, während du gleichzeitig die volle Gnade nimmst, dann tut er das. Und wir sind nicht verdammt, ich habe es am Sonntag auch gesagt, immer um den gleichen Berg zu sausen und immer wieder eckst du an der gleichen Stelle an und immer wieder tappst du in die gleichen Fettnäpfchen. Da sag, Herr, ich möchte neue Fettnäpfchen. Nein. Nicht immer die alten. Wird langweilig langsam. Halleluja, er ist gut und er hört Gebet. Das ist wirklich, weißt du, jedes Gebet, das du ernsthaft, also irgend so dahingesagtes Gebet, nee, das hört er nicht. Aber alles, was du von ganzem Herzen möchtest, Herr, da in diesem Bereich möchte ich Durchbruch sehen. Ich will nicht immer ausrasten, ich will nicht immer beleidigt sein sofort. Irgendjemand sagt was und dann, boah, bin ich total beleidigt und red nicht mehr und mit der Person. Also immer egal, also jeder hat ja woanders seine Punkte. Also ihr nicht, ja? Das weiß ich. Und er verwandelt uns und wir werden echt diese Person, die so freundlich sind und so voller Liebe, nicht die schleimige Freundlichkeit, sondern wirklich die echte Jesus-Freundlichkeit. Und wenn du rausgehst an deinen Arbeitsplatz, du bist und in Supermarkt einkaufst, du bist so freundlich, das, also mit einer echten Freundlichkeit, die von Liebe durchdrungen ist, dass die Leute sich fragen, so, was ist mit denen los? Das ist ja wirklich eine ganz andere Person. Und ich glaube, dass wir werden immer offenbarer. Es wird immer mehr offenbarer. offenbar, wer unser Herr ist, wer in uns lebt, weil wir immer mehr ihn ausstrahlen, so wie er ist. Seine Freundlichkeit, seine Liebe, seine Freude. Halleluja. Oh, auch wenn das Wetter nicht gut ist, ja. Wie viele beschweren sich immer über das Wetter? Ich denke, okay, Mann, lass uns reifen. Also nächstes in die Welt. Ja, genau. Also normalerweise ja nicht die Christen, nicht ihr, ne? Ja, wir sind einfach die, die den Unterschied machen in dieser Welt. Du bist die, die den Unterschied machen. Und das muss uns bewusst sein. Wir haben den, der den größten Unterschied in dieser Welt gemacht hat, in uns leben. Halleluja, den lassen wir einfach raus. Den lassen wir einfach raus. Und wir nehmen das im Glauben und sagen, danke Herr, jeden Tag kommst du mehr aus mir heraus. Halleluja. Und ich bin in einem Jahr schon viel mehr wie du geworden. Und du kommst in einem Jahr noch viel mehr, schon viel mehr aus mir heraus als heute. Wir sind auf einer Straße der Veränderung und der herrlichen Veränderung, sodass die ganze Gemeinde herrlich wird, immer herrlicher, die größere Herrlichkeit ausstrahlt und diese Welt mit diesen herrlichen Söhnen und Töchtern konfrontiert wird und nicht mehr sagen kann, es gibt doch keinen Gott, sondern sie sehen an dir, auch gerade die, die dich kennen, sie sehen Menschen, haben die sich verändert. Wie haben sie denn das gemacht? Und dann wissen sie und sie spüren innerlich, das kann kein Mensch, sondern Gott hat dich verwandelt. Gott hat mich verwandelt. Gott hat uns verwandelt. Halleluja. Amen. Gott hat uns verwandelt. Er ist wunderbar. Und ihr auch. Amen. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, in Galater 5, Vers 1 ist ein wunderbarer Vers. Da heißt es, für die Freiheit hat Christus uns befreit. Amen. Das ist wirklich so eine Quintessenz, die du dir geben musst. Christus hat dich für die Freiheit befreit. Und dann sagt er, gleich im nächsten Satz sagt er, so steht nun fest. Das ist interessant. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Das heißt mit anderen Worten, um in der Freiheit, die wir in Christus bereits bekommen haben, zu bleiben, müssen wir feststehen manchmal. Das heißt, du musst, es wurde heute Abend so viel gesagt, einfach so viele Lügen, die der Feind uns manchmal einreden will, letztendlich immer mit diesem einen Ziel, uns die Freiheit zu nehmen, weil nur in der Freiheit breitest du das Reich Gottes offensiv aus. Amen. Nur in der Freiheit des Heiligen Geistes passieren Zeichen und Wunder. Nur in der Freiheit des Heiligen Geistes nimmst du neues Land ein. Nur in der Freiheit des Heiligen Geistes setzt sich Freude frei in deiner Familie oder Freude frei in deinem Glory House oder Freude frei an deinem Arbeitsplatz oder wo auch immer. Nur in dieser Freiheit des Geistes ist Leben. Amen. Ist das neue Leben sichtbar? Ich erinnere mich dran, als ich ein Kind war und meine Mutter hat ab und zu mal, sie hatte sich ja mal bekehrt, als sie Jugendliche war, aber das war nicht so offensichtlich immer in meiner Kindheit. Aber sie hat mal einen Satz gesagt und der ist mir damals reingegangen, weil da hatten wir irgendwie drüber diskutiert, was so Christsein heißt und so weiter oder was es so ist und ich war damals nicht von neuem geboren und auch meine Schwester nicht und so weiter. Und dann sagt sie einfach diesen Einsatz und sagt, der Christ ist frei, hat sie gesagt. Da habe ich gedacht, aha, das klingt gut. Amen. Und das glaube ich, Amen. Der Christ ist frei. Weißt du, gemäß dem neuen Leben in Christus bist du frei. Die Frage ist nur, lebst du immer danach? Lebst du in dieser Freiheit? Und zwar in jeder Hinsicht. Ob das jetzt Freiheit von Sünde ist, Freiheit von schlechten Gewohnheiten ist oder ob das einfach diese Freiheit von Verdammnis ist. Freiheit von ständiger Infragestellung, Freiheit von Angst, einen Fehler zu machen. Sag dir, du wirst keine Wunder erleben in deinem Leben, wenn du Angst hast, Fehler zu machen. Weil wenn du, bevor du Gott für ein Wunder vertraust, die Garantie willst, dass es klappt. Ich meine, du hast sie im Wort, aber dein Gefühl, dein Verstand wird dir manchmal was anderes sagen. Wenn du also Angst hast, dass irgendwas nicht funktioniert, wenn du Angst hast, Fehler zu machen, dann wirst du wahrscheinlich nicht viel ins Übernatürliche reingehen. Deswegen ist es wichtig, dass du feststehst in der Freiheit, die Christus für dich hat. Amen. Mach mal so. Also du musst manchmal so ein bisschen du musst manchmal so ein bisschen Dinge wegkicken um dich herum, weißt du, was so die Freiheit einschränken will. Letztendlich ist es so, weißt du, manchmal ist, wir sind manchmal in Gefahr zu sagen, ja, die anderen sind dran schuld, dass ich nicht so viel Freiheit habe. Meine Frau ist schuld, dass ich nicht so frei bin. Mein Mann ist schuld, dass ich nicht so frei bin. Meine Geschwister sind schuld, dass ich nicht so frei bin. Was auch immer. Weißt du, es kann schon sein, dass andere Leute unbewusst oder bewusst mal versuchen, irgendwas auf dich zu legen, was dich unfrei macht. Aber ich sag dir, am Ende des Tages, der Einzige, der dafür verantwortlich ist, ob du frei bist oder nicht frei bist, bist du selber. Paulus sagt, so steht nun fest. Er sagt nicht, hey, sagt denen um euch herum, dass sie euch nicht beeinträchtigen sollen in der Freiheit. Nein, er sagt, steht ihr nun fest in der Freiheit, die ihr habt. Steh fest in Bezug auf die Menschen um dich herum, in der Freiheit, die du hast. Lass dir nicht, weißt du, von wem auch immer ein Joch auflegen. Und du musst nicht immer gleich den Leuten sagen, oh, leg mir kein Joch auf. Sondern du musst einfach nur feststehen in der Freiheit, die du hast. Amen. Das ist das Wichtigste. Halleluja. Weil in dieser Welt fliegen Jochs von Verdammnis rum, Jochs von Infragestellung, Jochs von Verunsicherung, Jochs von Begrenzungen, die dir sagen, ja, das geht nicht und das geht nicht und das kannst du nicht erwarten und das funktioniert sowieso nicht und das darfst du nicht und das macht man nicht und so weiter und so fort. Und ich sage jetzt nicht, dass der Christ in dem Sinne frei ist, dass er einfach nur noch dumme Sachen macht und einfach allen auf den Zehen rumtrampelt und jeden irgendwie um sich herum so nach dem Motto, ich bin frei. So. Sondern du hast eine innere Freiheit. Amen. Du hast eine innere Freiheit. Du hast selbst dann eine innere Freiheit, wenn du dich unter was drunter stellst, dann tust du es in innerer Freiheit. Amen. Sich unter was drunter zu stellen, ist Freiheit. Andere ehren zu können, ist Freiheit. Andere hochheben zu können für das, was sie in Gott sind, ist Freiheit. Das ist nicht Knechtschaft, das ist Freiheit. Das ist wahre innere Freiheit. Halleluja. Weißt du, die Welt definiert Freiheit ein bisschen anders. Das ist immer wichtig zu verstehen. Die Welt definiert Freiheit anders. Die Welt sagt, ja, Freiheit ist okay. Was weiß ich, als Beispiel, die Welt sagt, Freiheit ist, ich darf einmal im Jahr mein Geschlecht ändern. Also im Pass, ja, darfst du ja jetzt. Gibt es ja ein Gesetz seit anderthalb Jahren. Darfst einmal im Jahr darfst du dein Geschlecht ändern. Du darfst einmal im Jahr zum Amt gehen und sagen, ich bin jetzt nicht mehr Hutan, sondern Hutine, ja, zum Beispiel. Ja. Und ein Jahr später darfst du wieder sagen, nee, hab mich doch getäuscht, ich bin wieder andersrum. Ja, manche sehen das als Freiheit an. Ich weiß nicht, ob es Freiheit ist. Ja. Die Welt hat eine andere Vorstellung von Freiheit. Weißt du, Gott geht es um die Freiheit des Herzens. Gott geht es um deine innere Freiheit. Freiheit, nicht Freiheit, einfach alles machen zu dürfen. Obwohl Paulus sagt, ja, wir dürfen eigentlich alles machen, aber nicht alles nützt uns halt. Das heißt, Freiheit, irgendwelche dummen Sachen zu machen, die dir nichts nützen, bringen dir ja auch am Ende wieder nur Knechtschaft. Das ist ja das Problem. Ja? Sondern der Punkt ist, in dem zu leben, was Gott für dich hat, ist ja der Weg der Freiheit. Nach den Maßstäben Gottes, nach den Werten Gottes zu leben, ist ja wirkliche Freiheit. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu sehen, hey, ich muss mir immer wieder auch wirklich diesen Raum nehmen, dass ich sage, zur Freiheit hat Christus mich befreit und jetzt stehe ich wieder neu fest. Und alles, was da sich auf mich drauflegen wollte, alles, was da über mich drüber gehen wollte, alles, was mich da wieder unter so ein komisches, weißt du, manchmal, du merkst es manchmal so kaum, jemand hat es mal so gesagt, es ist wie wenn jemand so eine leichte Decke über dich werfen würde und du merkst es erstmal gar nicht, aber plötzlich wird alles so, kennst du es? Ja, manche sagen, ja. Verstehst du? Und dann ist es wichtig, dass du wieder sagst, hey, zur Freiheit hat Christus mich befreit. Ich stehe fest, ich lasse nicht zu, dass irgend so eine komische Decke von irgendwo auf mich draufgelegt wird. Amen. Zur Freiheit hat Christus euch befreit, so steht nun fest. Weißt du, es ist wichtig, dass wir auch als Gemeinde diesen Geist der Freiheit kultivieren. Die Herrlichkeit Gottes lagert sich in einer Gemeinde, in der der Geist des Herrn Freiheit hat. Ja, der Herr aber ist der Geist, 2. Korinther 3, 17, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, wenn du sicherstellen willst, dass der Geist des Herrn bei dir zu Hause im Wohnzimmer ist, sich da wohlfühlt auch, dann stell sicher, dass du in Freiheit unterwegs bist. Amen. Vielleicht musst du morgens erstmal eine Runde tanzen, um wieder so richtig im Geist der Freiheit zu sein. Miss Wigglesworth, und dem heißt es, er ist immer wieder so auf sein Sofa hochgesprungen, wieder runter und so weiter. Ja, der war nicht mehr der Jüngste, ja. Aber der hat so Sachen gemacht. Einfach um diesen Raum der Freiheit wieder in Anspruch zu nehmen. Amen. Also, lass uns das zum Schluss nochmal tun. Ich glaube, wir sollten nochmal den Geist der Freiheit so richtig freisetzen. Über jeden von uns, auch in der ganzen Atmosphäre, über ganz Glory Life, in jedem einzelnen Leben. Komm, stehen wir mal auf zusammen. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns zur Freiheit befreit hast, Herr. Halleluja. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit, Herr. Und wir sagen, in unserer Mitte hat nichts anderes Raum als Freiheit, Herr. Wir stehen fest in dieser Freiheit, die du uns gegeben hast. Dein Blut ist vergossen, dein Blut hat den Preis bezahlt. Für die Freiheit hast du uns freigemacht. Herr, danke, dass wir Kinder des neuen Bundes sein dürfen und damit Kinder der Freiheit, Kinder der Freude, oh, Kinder des Jubels, Halleluja, frei zu jubeln. Eieieiei, oh, das ist wichtig, frei zu jubeln. Weißt du, wenn du merkst, oh, ich habe ja schon bestimmt schon 3 Monate nicht mehr mal so richtig frei gejubelt, dann wird es Zeit. Amen. Oder wenn du feststellst, oh, ich habe bestimmt 3 Monate schon nicht mehr so richtig, wirklich volle Kanne gelacht, weißt du, dann streck dich aus. Streck dich aus. Sag, Herr, gib mir auch mal so eine Lachsalbung. Also, ich glaube gar nicht, dass es so sehr eine spezielle Salbung ist, sondern das ist ein Geist, das ist eine Frucht des Geistes. Du kannst da reingehen, verstehst du? Ich weiß noch, als es so anfing damals mit Toronto 1994 und so, da haben die Leute dann gesagt, oh, ich bete zum Herrn, dass er mir auch mal so eine Lachsalbung gibt. Und es war ganz, so, was ganz Besonderes, meine Lachsalbung. Aber weißt du, ich habe festgestellt, ich kann eigentlich jederzeit in diesen Geist der Freude reingehen, wenn ich es wirklich will. Amen. Weil ich kann feststehen. Ich kann sagen, hey, zur Freiheit hat Christus mich befreit und damit zur Freude und damit wirklich zu diesem offensiven Freuen im Herrn. Halleluja. Amen. Ich lasse los und der Heilige Geist übernimmt die Kontrolle. Das funktioniert immer. Brauchen wir keine spezielle Salbung. Oh, der hatte besondere Lachsalbung. Die Manuela hatte besondere Lachsalbung. Nein, die Manuela. Was? Ich sag mal so, die Manuela hat vielleicht ein besonderes Lachen, aber den Geist der Freude, den haben wir alle den gleichen, verstehst du? Wir haben unterschiedliches Lachen sicherlich, aber den Geist der Freude ist der gleiche, ist der Geist der Freiheit. Halleluja. Also lass uns nochmal zusammen sagen, lass uns sagen, danke Jesus, dass du mich zur Freiheit befreit hast. In jeder Hinsicht. Freiheit von Verdammnis, Freiheit von Ängsten, Freiheit von Depression, Freiheit von Einengung. Du hast mich zur Freiheit befreit, Herr. Und ich nehme diesen Geist der Freiheit für mich in Anspruch. Heute Abend, ganz neu. Wir nehmen diesen Geist in Anspruch. Heute Abend, ganz neu, für ganz Glory Life. Für alle, die über Livestream zuschauen. Geh da voll mit rein, da über Livestream. Halleluja. Alle hinter der Kamera und vor der Kamera und neben der Kamera und in der Kamera und was weiß ich wo. Halleluja. Schicke die in den Himmel, Neido. Halleluja. Das ist wichtig, weißt du, überall ist Freiheit drin, Freiheit drin, Freiheit drin, Freiheit, Freiheit. Freiheit ist in deinem Innersten, Freiheit ist in deinem Innersten. Halleluja. Freiheit ist in dir. Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Halleluja. Oh, glory. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, halleluja. Oh. Eieieiei. Oh, da fühlst du dich gleich ganz anders wohl. Ha? Halleluja. Ja, wenn wieder was wegfliegt. Oh, Vögel. Vögelein fliege. Also ich glaube ganz ehrlich, dass vieles an Befreiung passiert, wenn du genau das beherzigst, was ich gerade jetzt gepredigt habe. Da fliegen manche von selber davon. Also du musst nicht immer gleich zum Befreiungsdienst gehen und sagen, oh, treib mir den Geist der Depression aus, er ist wieder auf mich gekommen. Sondern du kannst auch einfach sagen, ich stehe fest, zur Freiheit hat Christus mich befreit. Also Depression, flieg ab, schwirr ab. Und du lässt ihn fliegen und du gehst in die Freiheit rein. Und dann merkst du plötzlich und sagst, mal, wo ist Depression geblieben? Es hat nur an die Tür geklopft, aber hat sich gleich wieder verdünnisiert. Schicke die in den Himmel rein. Oh, Halleluja. Oh, Glory. Oh, Glory. Oh, mehr, Herr. Komm, streck dich nochmal aus. Mehr. Oh, danke, Herr. Ja, wir nehmen das wirklich auch prophetisch im Geist, wirklich einen ganz neuen Geist der Freiheit für unsere ganze Glory Life Familie, alle, die heute nicht hier sind, für alle Glory Life Gemeinden, für alle Glory Häuser. Wir sagen, dort herrscht Freiheit. Wir sagen auch, wir brechen auch im Namen Jesus jedes religiöse Joch in Jesu Namen, jedes Joch von Tradition und von Eingefahrenheit, von Passivität und von Lahmheit und Halleluja. Danke, Jesus. Ja, wir nehmen das in Anspruch. Für unsere ganze Bewegung, für den Leib Christi, wir nehmen das in Anspruch. Halleluja. Dein Leib geht voran, diese Armee geht voran und sie geht voran in Freiheit. Der Siegesbanner weht in Freiheit um uns herum und durch uns, wo immer wir hingehen, in Jesu Namen. Halleluja. Glory. Glory. Halleluja. Yes, Lord. Amen, amen, amen, amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt darfst du noch in Freiheit geben. Halleluja. Frag den Heiligen Geist, was er dir aufs Herz legt. In Freiheit. Weißt du auch, in Freiheit von Angst um Geld, in Freiheit von Angst vor Mangel. Du gibst einfach in Freiheit, weil du Gott liebst. Gott hat dich zur Freiheit befreit. Und so tust du, was er dir zeigt. Halleluja. Preist den Herrn. Wir geben dir einmal durch, genau. Du tust, was er dir gezeigt hat. Wenn du über Livestream zuschaust, da sind die Infos eingeblendet. Kannst du entsprechend geben per IBAN, PayPal, Kreditkarte. Halleluja. Glory. Glory, glory, glory. Ja, so gibt sich doch ganz anders. Kein Wunder. Kein Wunder, sagt Gott, einen fröhlichen Geber liebt er. Es ist wirklich so. Halleluja. Wer möchte noch ein Zeugnis erzählen, was Jesus getan hat? Sabrina, du hast so ein starkes Zeugnis von deiner Freundin, glaube ich, war es, oder? Mit der Krebsgeschichte. Erzähl mal kurz. Ja. Halleluja. Ja, das ist ein Bekannter, genau Richtung Gera. Der ist so ca. 60 bis 70 Jahre alt und ich habe ihn mal kennengelernt auf einer Evangelisation in Bamberg. Und bei ihm wurde, ich glaube, letztes Jahr eben Lungenkrebs diagnostiziert. Ich glaube, er war auch Raucher. Und dann hat er gemeint so, ja, und er hat damals schon eine Heilung erfahren und er hat immer wieder bei mir angerufen und dass ich für ihn bete. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich lade dich ein zum Gottesdienst. Und dann war er am 7. Dezember da zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Und Pastor Georg hatte eben Wort Erkenntnis, dass die Krebskranken ihm vorkommen sollen. Und dann hat er extra für sie gebetet. Und dann ist er wieder nach Hause gefahren und dann hat er eigentlich gesagt so, ja, jetzt muss ich mich ja nicht mehr operieren lassen. Und dann hat er gesagt, ja, machen wir doch lieber OP. Und sie wollten ihm eigentlich 2/3 der Lunge raus, also des Lungenflügels entfernen. Und ich habe auch dieses Röntgenbild von der Lunge auf meinem Handy, also das ist richtig groß, dieser Krebsbefall. Und heute machte mir einfach eine Sprachnachricht so, ja, also die OP war super, sie mussten die Lunge gar nicht entfernen, sondern sie konnten einfach nur den Tumor runtermachen. Und ich so, was? Und eigentlich wollten sie noch eine Chemo machen, das machen sie auch gar nicht. Und mir geht's super gut und ich habe keine Schmerzen und das ist alles super. Und ich immer, was ist das für ein Wunder? Und er sagt es einfach so nebenzu. Genau. Und jetzt will er sich auch ins Glory House bei der Sandy in Sachsen will er dazukommen. Und genau, ja. Oh. Ja, so stark. Danke, Jesus. Halleluja. Wo ist dein Zeugnis? Okay. Danke. Ja, ich habe auch ein Zeugnis. Und zwar, ich wollte mich erst schon bei euch bedanken. Ihr habt für den Paul gebetet. Das ist der Vater von meiner Freundin in Rumänien. Und das war so, die waren in Vietnam im Urlaub und dann hat er sich eine Influenza geholt. Also die echte Influenza. Und auch eine Lungenentzündung. Und die mussten, also es ist am Tag vorm Rückflug passiert, als es ihm richtig schlecht ging. Und die mussten dann noch 24 Stunden unterwegs sein und 3 Flüge machen. Und er hat es dann, dann war er noch einen Tag zu Hause und dann ging es ihm deutlich schlecht. Und die Alex kam dann extra zu ihm und hat ihn mit dem Notarzt in die Klinik geschickt. Und der Arzt hat hinterher zu ihr gesagt, das war im letzten Moment, der hatte schon eine Sepsis und das ist ein Wunder, dass er das überlebt hat. Also es war echt total knapp und jetzt, ich glaube, es sind jetzt 2 Wochen ungefähr, ich bin nicht so gut mit der Zeit, aber er darf jetzt morgen wieder nach Hause und Gott hat so eingegriffen und danke. Weiß den Herrn, segnen wir noch die Sammlung. Danke, Vater, für jeden, der gegeben hat in dieser Freiheit eines Geistes, Herr. Danke, Herr, dass du der Gott bist, Herr, der im Geben nicht zu übertreffen ist und dass du jedes einzelne dieser Saatkörner nimmst und dass du es vermehrst und multiplizierst, Herr. Herr, für die Ernte, Herr. Herr, für die Menschen, Herr, für dein Reich, Herr. Und auch für jeden Einzelnen, der gegeben hat, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass wir, ja, 12 Körbe voll mit nach Hause nehmen dürfen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Glory. Amen. Halleluja. So, jetzt kommt Sabrina, die Freie, und erzählt uns, was die nächste Woche noch wichtig ist. Ja, genau. Herzliche Einladung am Donnerstag, 17.30 Uhr zur Schatzsuche. Wir wollen natürlich nicht die einzigen Freien sein, sondern wir wollen alle anderen auch frei sehen. Und das können wir mit Manuela bei der Schatzsuche. Wir treffen uns um 17.30 Uhr im Gebetsraum und dann geht's gemeinsam los. Um 19 Uhr Gebet für ein frisches Wirken des Geistes hier vor unserem Schulabend. Seid da alle dabei, herzlich eingeladen, weil wir bereiten wirklich den Boden auch für das Wirken Gottes im Gebet vor. Und da ist jeder wichtig. Um 19.30 Uhr startet der Glory Life Schulabend für übernatürliche Weltveränderer. Und am Samstag um 15 Uhr Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in Nürnberg. Halleluja! Nürnberg, wunderbare Stadt, also fahr gern mit. Es lohnt sich, die Stadt anzugucken und dann zum Gottesdienst zu gehen. Aber lade auch wirklich alle ein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Der Herr steht schon in den Startlöchern für Nürnberg. Am Sonntag, 10 Uhr, Herrlichkeitsgottesdienst mit Anschließung Heilungsdienst hier im Zentrum. Direkt im Anschluss an den Gottesdienst Empfang für alle, die neu zu Glory Life dazugestoßen sind mit unseren Pastoren hier im Jugendgottesdienstraum. Das heißt, wenn du neu bei Glory Life bist, noch nie bei einem Empfang dabei warst, dann darfst du dazukommen. Unsere Pastoren möchten dich gerne kennenlernen, die Hand schütteln, ein bisschen was knappern. Ist eine tolle Zeit. Und circa 30 Minuten nach Ende des Gottesdienstes haben wir auch ein ganz besonderes Event, und zwar die nächste Taufe mit 8 Täuflingen. Halleluja! Ja, zum Beispiel Sabrina. Woo. Halleluja! Genau, das sind wirklich, wirklich, also das ist einfach so was Besonderes, Taufen. Einfach, da findet eine neue Geburt statt. Also seid da wirklich dabei und ja, seid da Zeuge. Ja, weil wir sind die Gemeinde, wir sind Gemeinschaft, wir sind Familie und wir begrüßen ein neues Familienmitglied. Also herzliche Einladung dazu. Und auch für alle Schweizer gibt es am Sonntag was Besonderes. Und zwar 10 Uhr Livestream-Gottesdienst im Baumgärtlihof in Horgen. Das ist im Kanton Zürich. Man schaut gemeinsam den Livestream-Gottesdienst hier aus Filderstadt. Anschließend gibt es dann live Heilungs- und Befreiungsdienst vor Ort und dann auch noch ein gemeinsames Mittagessen. Es lohnt sich quasi dreifach hinzukommen. Ihr dürft auch noch was zum Fingerfood-Buffet mitbringen und alle weiteren Infos dazu gibt's auf der Homepage. Ja, Montag, 19.30 Uhr, das nächste Highlight, Vibe Unity für alle zwischen 18 und 35 mit gutem Essen. Was? Ach, was habe ich gesagt? Oh, 35. Es wird immer besser. Marina freut sich. Marina freut sich. Okay. Okay, 18 bis 25. Entschuldigung. Genau. Herzliche Einladung. Es gibt Essen, es gibt Gemeinschaft, es gibt, ja, Gott bewegt sich. Wir haben Lobpreis, wir haben starken Input. Ja, herzliche Einladung dazu. Wer da noch Fragen hat, darf heute auf mich zukommen oder auf Pastor Christian. Genau. Dienstag 19 Uhr, die nächsten Gloryhäuser finden statt. Wir haben immer so viele Zeugnisse in den Gloryhäusern, die Gegenwart Gottes ist da, man hat Gemeinschaft miteinander, man hat Zeit füreinander zu beten, das Wort zu hören. Herzliche Einladung dazu auch, such dir ein Gloryhaus, wenn du noch keins hast, es lohnt sich absolut. Ja, und wir beten auch unter der Woche für die Kranken zu den eingeblendeten Zeiten und alle weiteren Infos gibt es im aufliegenden Ausbruch. Genau. Aufliegenden Ausbruch, genau. Ausbruch aus der Gefangenschaft, wäre auch ein guter Titel vielleicht. Genau, ein aufliegender, okay, wir lassen es einfach. Es gibt den Schlusssingen. Dann darfst du dich zu dem Nachbarn zuwenden. Hat jeder einen Nachbarn? Okay, hallo, check, gut, okay, wunderbar. Das sind noch Leute, die Nachbarn suchen? Okay. Du da, Olivia, schau. Okay. Ihr dürft jetzt sagen, du bist frei. Weil Christus dich frei gemacht hat. Und du lässt dich nicht mehr unter irgendwelche Jochs spannen. Sobald der Feind kommt, sagst du nein, nicht mit mir. Weil ich bin frei. In Jesu Namen. Amen und Amen. Halleluja. Ich wünsche euch den besten Abend. Ihr könnt gern noch rüberkommen. Wir knappern noch zusammen. Da gibt es noch einen Knappertisch. Und dann wünsche ich euch ein gutes Nachhausekommen.